Die verschiedenen Kreise Südkoreas verurteilen ihre Behörden, die die Klärung der Wahrheit über die Katastrophe vom Schiff Seoul verhindern. Zum Protest gegen die Behörden, die die Klärung der Wahrheit über den Schiffbruch verhindern, führen die Sonderuntersuchungskommission für die Katastrophe vom Schiff Seoul und die Hinterbliebenen der Opfer der Schiffskatastrophe auf dem Platz Gangwamun in Seoul einen Hungerstreik auf unbestimmte Zeit durch und vor weniger Zeit hielten die Mitglieder des Familienrates vom 16. April Versammlung der Hinterbliebenen der Opfer der Katastrophe vom Schiff Seoul und die ehemaligen Mitglieder der Menschenrechts Kommission auf dem Platz Gangwamun Pressekonferenzen und die Parlamentarier der Gemeinsamen Demokratischen Partei vor dem Blauen Haus eine Pressekonferenz ab und kritisierten die Regierung, die die Sonderuntersuchungskommission zwangsweise auflösen will. Das ging aus den Meldungen von Yonhap News und News 1 Südkoreas hervor. Am 2. September brachte die südkoreanische Internetzeitung Minsungye Sori einen Leitartikel über die Gerichtigkeit der Tätigkeit der Sonderuntersuchungskommission für die Katastrophe vom Schiff Seoul.